Deutschlandfunk Kultur Tonart. »1984 ist ein Jahr des Disco-Pop. Prince, Tina Turner, Michael Jackson stehen in der Jahreswertung der Billboard-Charts ganz oben. Sade fällt da ziemlich aus dem Rahmen.« Smooth Jazz, Sophistic Pop, Musik voller Eleganz und Anmut, durch und durch cool. Kritiker und Publikum sind begeistert vom Debütalbum der 25-jährigen Sade 1984. Als dritte Single-Auskopplung kommt Smooth Operator auf den Markt, bis heute der erfolgreichste Titel von Sade. Helen Fola Sade Adu, kurz Sade, kommt 1959 in Nigeria zur Welt, zieht aber schon mit 4 Jahren mit Mutter und Bruder nach England. Ich bin ein Mädchen vom Lande, das mit 17 nach London gekommen ist und dort sein halbes Leben verbracht hat, sagt sie einmal in einem Interview mit einer amerikanischen Fernsehstation. I am really a country girl who, when I was 17, I went to the big city in London and I spent half of my life there in London. England ist bis heute ihre Heimat geblieben. Sade studiert hier Mode, macht Musik und zieht mit ihrer Band Anfang der 80er Jahre bereits erfolgreich durch die Clubs. Mit ihrem Plattendebüt 1984 bringt sie einen ebenso warmen wie unterkühlt wirkenden Jazz aus der Nische in die Charts. Your love is king. Crown you with my heart. Your love is king. In den 3,5 Jahrzehnten ihrer Karriere hat sich Sade immer rar gemacht. Nur 6 Studioalben sind in dieser Zeit von ihr erschienen, Interviews gibt sie selten. Ich gebe nicht viel von mir preis, sagt sie, denn wenn ich ins Studio gehe, dann verliere ich alle Scheu und mache die Aufnahme. Und das ist dann das, was ich gebe. I don't give too much of myself away, because when I go in the studio, I lose all my shyness and my inhibitions and make this record and I feel that that's what I'm giving. Sade lebt heute zurückgezogen auf dem Land, westlich von London. Dort beackert sie, wenn sie nicht gerade auf Konzertreise ist, mit großer Leidenschaft ihren Garten und wird gelegentlich mal von Fans beim Einkauf im Supermarkt fotografiert. Vielleicht aber muss Sade schon in ein paar Wochen wieder einmal zurück auf die große Bühne. Mit ihrem Titel The Big Unknown im Film Widows steht sie auf der Shortlist zum Oscar für den besten Filmsong.